um, schlaf nochmal ein. Draußen strahlt der Mondenschein. Es tut mir leid, doch ich muss gehen. Über den Dächern dieser Stadt liegt die Dunkelheit der Nacht. Es tut mir leid, doch ich muss gehen. Eine Sache, die hält alle Helden fit. Die Stimme von zu Hause, nimm den Einkaufszettel mit. Ich komm sicher nicht so spät. Der Supermarkt liegt auf meinem Weg. Ich nehm den Müll mit vor die Tür. Das Geschirr wasch ich schnell ab. Dann muss ich los, die Zeit ist knapp. Dreh dich um, schlaf noch mal ein. Es ist schwer, ein Superheld zu sein, die Menschheit zu erretten, vom Verbrechen zu befreien. Denn da gibt es eine Sache, die hält alle Helden fit. Die Stimme von zu Hause, den Einkaufszettel mit. Es ist schwer, ein Superheld zu sein, die Menschheit zu erretten, vom Verbrechen zu befreien. Denn da gibt es eine Sache, die hält alle Helden fit. Die Stimme von zu Hause, nimm den Einkaufszettel mit. Es ist schwer, ein Superheld zu sein, die Menschheit zu erretten, vom Verbrechen zu befreien. Denn da gibt es eine Sache, die hält alle Helden fit. Die Stimme von zu Hause, nimm den Einkaufszettel mit.